nix, wenn die ersten Wolken lila werden. Das ist der Startschuss, dass ich dich endlich mal wiedersehe. Und wenn du da bist, fühle ich mich so lost, als kämst du nicht von dieser Welt, denn du stellst meine auf Kopf. Du bist ein Alien. Du bist ein Alien. Du bist mein Alien. Scheiß auf Wolke 7 schweben, weil ich mit dir durchs Weltall flieg, durch die Materien. Du bist ein Alien. Scheiß auf Wolke 7 schweben, weil ich mit dir durchs Weltall flieg.